Brot und Spiele von Scheikmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 7. Diploma. Ein stechender Schmerz durchfuhr seinen Schädel, als er nun schwindelig auf einer weiter unten angebrachten Plattform wieder zu sich kam. Ihm wurde schwarz vor Augen. Als er sie behutsam wieder öffnete, musste er mit Schrecken bemerken, dass die Spitzen zwei seiner 6 Vorderzähne gebrochen waren. Sich neu orientierend, vermochte er nun in der Ferne seinen Vater liegend am Erdboden auszumachen. An des Vaters Seite kniete eine fremde Frau. Eine Frau, die nicht seine Mutter war. An der Wand über ihnen hing eingerahmt in einem antiken Holzrahmen ein Diplom. Sie selbst trug einen weißen Kittel und einen Mundschutz, hatte wildes, ungepflegtes Haar, scheinbar eine Ärztin. Sie sprach zu seinem Vater, dessen Kopf auf ihrem Schoße ruhte, mit sanfter Stimme, während sie mit ihren Händen fürsorglich seinen Kopf zu streicheln pflegte und auch mehrmals liebevoll seinen Falten liegende Stirn küsste. Sein Sohn, Herr S., hätte sich bei einem Unfall das Genick gebrochen, liege im Sterben. Der Vater hielt sich daraufhin die Ohren zu, verzerrte, schmerzerfüllt das Gesicht und wollte scheinbar kein weiteres Wort mehr von ihr hören. Herr S. aber, der diesen Anblick etwas abseits stehend von einiger Höhe beobachtete, verstand die seltsame Frau trotz der Entfernung ausgesprochen gut. Er meinte klar und deutlich zu vernehmen, dass es Knochenmark aus seinen Zähnen bedürfe, um ihn wieder heilen zu können. Er müsse es der Ärztin bringen, so schnell er dies, ob seine Verletzung zu bewerkstelligen vermochte. Herr S. tastete erneut seine Vorderzähne ab, die ursprünglich wohl eine beachtliche Länge von ungefähr 15 Zentimetern aufgewiesen hatten, nun teilweise aufgrund des Sturzes gebrochen waren, wie er mit Erstaunen bemerkte. Da stellte er plötzlich mit Überraschung fest, dass sie wohl nur an seinem Kiefer aufgeschraubt waren und sich doch tatsächlich zu je 3 Teilen äußerst einfach abschrauben und entfernen ließen. Es sollte also kein Problem sein, an das Mark heranzukommen, obgleich es ihm neu war zu hören, dass sich ein solches Mark auch in Zähnen befände. Ich schloss er auf einen Versuch, es ankommen zu lassen und wollte der Ärztin seine Zähne bringen. Immerhin war sie augenscheinlich Ärztin, hatte ordentlich studiert und ihren Doktor an einer renommierten Universität gemacht, nicht wahr? Herr S. schraubte sie also der Reihe nach aus seinem Gebiss und bestieg erneut das Gerüst, auf dessen untere Plattform er gestürzt war, taumelte jedoch aufgrund seiner schweren Verletzung etwas und ließ versehentlich mehrere Teile seiner bereits abgeschraubten Zähne fallen. Glücklicherweise, bemerkte er, war die vermeintliche Ärztin auch Hundebesitzerin, und ihr vierbeiniger Gefährte schnüffelte bereits auf dem Erdboden nach den fallengelassenen Zähnen. Nach einer Weile blickte der Schweißhund dann zu Herrn S. empor, sah ihm tief in die Augen und begann langsam knurrend die Zähne zu fletschen. Ende des 7. Kapitels. Ende von Brot und Spiele. Gelesen von Schalkmar. Das geht Ding Dong, Ding Dong. Mit Flöten und mit Geigen.